Marschall Kim Jong-un, Vorsitzender der Partei der Arbeit Koreas, Vorsitzender des Komitees für Staatsangelegenheiten der Demokratischen Volksrepublik Korea und Oberbefehlshaber der Koreanischen Volksarmee, besuchte das neu gebaute Fischfanggerätekombinat der Koreanischen Volksarmee. Er wurde begleitet von führenden Kadern der Armee wie Fang Byung-so. Er sah sich die äußere Gestalt des Kombinats an und stellte dabei sehr befriedigt fest, dass man die Fabrik kulturvoll und auf lange Sicht großartig gebaut habe. Dann besichtigte er den Erziehungssaal mit historischen revolutionären Materialien und das Traditionskabinett. Das Fischfanggerätekombinat der koreanischen Volksarmee wurde nach seiner Anweisung durch die Volksarmee im Vorort von Pyongyang errichtet und ist eine moderne und sehr leistungsstarke Produktionsbasis für unterschiedliche Fischfanggeräte, die für Fischerei und Zucht an der Meeresküste unentbehrlich sind. Kim Jong-un wies ihn, dass das Kombinat die ideologische Erziehung für die aktive Mobilisierung der Geisteskraft der Belegschaft makellos organisieren und einen heißen Wettbewerbselan bewirken solle, damit die Beschäftigten den wichtigen Posten für die bessere Ernährung der Armeeangehörigen und Bevölkerung, nämlich den Rüstungsbetrieb der Fischereifront, mit höheren Produktionserfolgen zuverlässig verteidigen könnten. Beim Rundgang durch verschiedene Stationen wie Steuerungszentrale, Musterraum und Brigaden für Netze, Seile und Schwimmer erkundigte er sich ausführlich nach dem Stand der technischen Ausrüstung, dem Produktionsverlauf und der Qualität der Waren. Er unterstrich, dass sich das Kombinat mit modernen Anlagen für Fischfanggeräteherstellung wie Netz-, Spul- und Formmaschinen komplett ausgerüstet habe, wodurch sich im Vergleich zur Vergangenheit seine technische Ausstattung und Produktionskapazität weit erhöht hätten und ein Meer von Maschinen entstanden sei. In Kooperation mit Wissenschaftlern und Technikern habe man das höchst wissenschaftliche und komputerisierte integrierte Produktionssystem hergestellt, das die optimale Produktionsmethode gemäß dem Arbeitsumfeld herausfinden könne und moderne einheimische Maschinen installiert, was ihm sehr gefalle. In allen Produktionsprozessen wie für Netze, Seile und Schwimmer würden die Hauptproduktionsmittel für Fischerei und Zucht an der Meeresküste in hoher Qualität hergestellt. Und das sei hervorragend und sehenswert, so stellte Kim Jong-un mit hellem Lächeln fest. Die Mission des Fischfanggerätekombinats der koreanischen Volksarmee sei sehr wichtig, sagte er und legte dem Werk die Aufgaben dafür vor, die Produktion der Fischfanggeräte auf hohem Niveau zu normalisieren und die Qualität der Waren unablässig zu erhöhen, möglichst die heimischen Rohstoffe zu verwenden und die Materialverbrauchsnormen, ihr Erzeugniseinheiten maximal zu vermindern, nach der Forderung der technischen Vorschrift und des Standardregimes die Maschinen zu bedienen und sie wie eigenen Augenapfel zu schonen und zu pflegen, sowie die technische Qualifikation der Belegschaft ständig zu steigern. Das Fischfanggerätekombinat der koreanischen Volksarmee, so fuhr er fort, sei in allen Hinsichten ein einwandfreies Werk vom Weltniveau. Für seine Errichtung habe die Volksarmee den Geist an den Tag gelegt, die Aufgaben von der Partei sofort anzunehmen und sie bedingungslos und todesmutig durchzusetzen. Das Kombinat sei nun in der Lage, sowohl die gewerbsmäßigen Fischfangbetriebe als auch die Armeetruppeneinheiten auf den Inseln und an der Meeresküste bei der Nebenbeschäftigung mit verschiedenen Fischfanggeräten ausreichend zu versorgen. Dieses Werk sei eine Schatzfabrik, die einen großen Beitrag zur Entwicklung der Fischwirtschaft des Landes leisten könne, ein wertvoller Reichtum und ein großes Kapital für die kommenden Generationen. Er sei sehr froh, wenn er daran denke, für die bessere Ernährung der Armeeangehörigen und Bevölkerung eine weitere gute Arbeit geleistet zu haben. Er sei am glücklichsten, wenn er erlebe, dass ein Fundament für den Gedeih des Vaterlandes nach dem anderen gelegt würde. Später, wenn die Armeeangehörigen und Bürger genug mit Fischen versorgt würden, könne man sich mit Stolz an die Tage des Baus des Fischfanggerätekombinats erinnern. Mit Erwartung und Überzeugung, dass die Funktionäre und Arbeiter des Kombinates gemäß der Absicht der Partei mit der Errichtung der umfangreichen komplexen Fischfanggeräte-Erzeugungsbasis die Produktion normalisieren und somit ihrer ehrenvollen Mission gerecht werden, ließ sich Marschall Kim Jong-un mit ihnen zum Andenken fotografieren.